2.3 Eine interessante Beobachtung. Welche Serie würden Sie uns denn heute empfehlen? Also, ich habe neulich die Serie Kudamm 56 in der ZDF-Mediathek gesehen und war absolut begeistert. Und worum geht es in dieser tollen Serie? Die Serie handelt von einer jungen Frau, Monika Schöllack, die im Jahre 1956, nachdem sie von der Schule geflogen ist, wieder zu ihrer Mutter zurückzieht. Die in Berlin lebende Mutter ist aber sehr konservativ und führt einen besonders strengen Haushalt. Sie möchte, dass ihre Tochter Monika und ihre beiden Schwestern möglichst reiche Männer heiraten. Und zwar aus dem Grund, dass sie dadurch eine Chance auf ein besseres Leben bekommen. In der damaligen Zeit war das nicht ganz ungewöhnlich. Im Gegensatz zu ihren Schwestern rebelliert Monika jedoch gegen die Mutter und ihr Vorhaben, sie zu verheiraten. Dieser Konflikt und das höchst problematische Verhältnis zwischen Mutter und Tochter wird in der Serie besonders spannend dargestellt. Die Rolle der Monika wird von Sonja Gerhardt gespielt. Als Schauspielerin ist sie einfach nur genial. Sie spielt so leidenschaftlich, dass man nicht anders kann, als mit ihrer Figur mitzufiebern. Keine einzige Figur in der Serie wird übrigens klischeehaft dargestellt. Es sind alles komplexe Charaktere. Das macht die Serie besonders interessant. Oh, das klingt ja erstmal gut. Kam Kudamm 56 denn auch bei anderen so gut an? Und ob? Die Serie bekam online sehr gute Bewertungen. Auf der Seite Serienjunkies hatte die Serie im Durchschnitt 4,5 Sterne. Auch von den Kritikern wurde die Serie sehr gelobt. Es gab eine Menge positive Rezensionen, in denen unter anderem die schauspielerische Leistung von Sonja Gerhardt sehr gepriesen wurde. 2017 hat sie sogar den Deutschen Fernsehpreis als beste Schauspielerin gewonnen. Auch das Drehbuch bekam viel Anerkennung. Die Drehbuchautorin Annette Hess bekam den Preis für das beste Drehbuch. Die Serie ist einfach gut geschrieben und großartig inszeniert. Aha. Gab es auch Kritik? Kaum. Die Serie kam im Großen und Ganzen sehr gut an. Das Einzige, was angemerkt wurde, war das vielleicht etwas kitschige Ende. Aber dazu möchte ich jetzt nichts sagen, denn sonst würde ich ja verraten, wie die Serie ausgeht. Richtig, das wäre ein Spoiler. Na, dann sind wir ja gespannt. Danke für den tollen Tipp, Frau Pietrani. Bitte, bitte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen weiter. Wenn Sie noch Film- oder Serientipps haben, dann rufen Sie uns jetzt unter der Nummer 0172004.